Ich weiß, du willst kein Gras rauchen. Ich weiß das. Aber ich werde dich heute high machen. Heute ist Freitag. Du hast keine Arbeit. Und du hast sonst nichts zu tun. 187 nach Mucke aus dem Schiebedach. Über krasses Wetter, ich bin Rapper und ich liebe das. Nagelneue Sonnenbrille, rolle in mein Schlitten. Pommes, Chicken, die Sonne in meinen Rücken. Werden wieder observiert und sie wie kontrolliert, weil wir Weed konsumieren auf dem Streetball-Turnier. Hamburg West ist mein Nest, Digga, jeden Tag ein Überfall. Ich bin der Hahnenkorb, deutscher Rap, ein Hühnerstall. Bones, das bin ich, meine Jordans sind frisch. Und das Schwein auf meinem Teller ist gestorben für mich. 5 Liter Bierfass aus dem Gefrierfach. Besser halt den Ball flach, sonst passiert was. Warum ich das preisgebe, weil ich diesen Scheiß lebe. Boom, boom, Eiscreme, Schnee, weiße Reißzähne. Mit einem Fuß schon im Knast, es ist fast zu spät. Schreib mein Text auf den Haftbefehl. Boom, schmeiß das Fleisch auf den Grill, hol das Bier aus dem Eisfach. Und alle Nachbarn sind da. Wir sind high und wir chillen, danke Gott, es ist Freitag. Und die Nacht wird zum Tag. Schmeiß das Fleisch auf den Grill, hol das Bier aus dem Eisfach. Du dicke Babas voll Gras. Wir sind high und wir chillen, danke Gott, es ist Freitag. Wir lassen es krachen im Park. Tasche voller Kleingeld, Maxwell geht aus in den Backstage-Raum und hab Sex mit ner Frau. Meine Haut Schokolade wie Bounty und Twix. Snickers, Sit-Ups, laufen mit Fitch. Führerschein Jock, ich hab wieder kein Job. Doch Dealer am Block, der Nigger fühlt sich top. Erster im Monat, Kofi und Einkleiden. 3 Streifen, Nike-Zeichen. Ich bin ein krasser Macker, ein echter Motherfucker. Hast du Tabak da, dann bastel ich einen krassen Baba. Du machst auf Hipster mit Jacke von Starter. Tak, zap, zarab, Mann, ich schnapp mir dein Fahrrad. Ab zum Iraner, Hackspieß mit Reis, Digga, mach kein Ball, aber ich hab keine Zeit. Nein, Money over Chicken, fick die Radio-Charts. Ich will Caprio fahren wie bei Mario Kart. Schmeiß das Fleisch auf den Grill, hol das Bier aus dem Eisfach. Und alle Nachbarn sind da. Wir sind high und wir chillen, danke Gott, es ist Freitag. Und die Nacht wird zum Tag. Schmeiß das Fleisch auf den Grill, hol das Bier aus dem Eisfach. Du dicke Babas voll Gras. Wir sind high und wir chillen, danke Gott, es ist Freitag. Wir lassen es krachen im Park. Schmeiß das Fleisch auf den Grill, hol das Bier aus dem Eisfach. Und alle Nachbarn sind da. Wir sind high und wir chillen,